von Trabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland gegen Kultur. Rebellion als Massenbetrug von John Lütten. Der Mainstream der linken Subkultur gibt sich radikal, ist aber völlig konformistisch. Umso leichter haben es Rechte, sich als Opposition zu inszenieren. Rebellion als Massenbetrug. Der Spätkapitalismus weiß Protest clever zu entschärfen. Er verkleidet Herrschaft mit repressiver Toleranz. Emanzipative Impulse werden vereinnahmt und integriert. Imperialistische Kriege werden heute im Namen von unterdrückten Frauen und Schwulen geführt. Unternehmer nutzen antirassistische Slogans à la Refugees Welcome, um Flüchtlinge als Lohndrücker zu rekrutieren. Autonomie, Grenzenlosigkeit, Nonkonformismus. Längst werden genuin linke Tugenden auch als Ressourcen für die Innovationskraft des Neoliberalismus missbraucht. In den Chefetagen trifft man junge Business-Punks, die seiner Fratze subkulturell sozialisiert, genderkompetent und sozialökologisch bewusst zu einem menschlichen Antlitz verhelfen. Nicht alles, was subversiv daherkommt, ist es auch. Mitunter kann linke Subkultur Gesellschaftskritik neutralisieren helfen. So der hegemoniale Teil der Zeckenrapper, Punk- und Elektrobands. Ihre Forderung nach Pluralität ist linksliberaler Common Sense, ihr Antifaschismus staatstragend, ihr Hedonismus bürgerlicher Eskapismus. Diversity verkauft Autos. Die Zeckenrapper wollen sich vom ordinären Hip-Hop absetzen. Wir haben keinen Bock auf das mackrige Gepose eines großen Teils der Hip-Hop-Szene und die homophobe und sexistische Sprache, verlautbart der Zusammenschluss linker Hip-Hop-Künstler Tick-Tick-Boom. Soke, Rev Polk oder Jennifer Gegenläufer treten für alternative Lebensweisen ein und mischen Rap mit Rebellion. Modische Outfits treffen auf Hasskappen und Antifa-Shirts. Treffpunkte der linken Szene sind Kulissen für Musikvideos. Die Message: Wir sind stylisch und locker, aber trotzdem radikal. Zeckenrap-Galas inklusive Podiumsdebatten locken etliche Fans an und Labels wie Springstoff oder Audiolit wissen den radikal-schick. Deluxe-Boxen der Gruppe Neonschwarz liegen bunte Sturmhauben und Sprühschablonen mit Polit-Slogans bei, clever zu vermarkten. Dabei ist Zeckenrap völlig harmlos. Die Diskussionsrunden, mit denen Springstoff-Chefin Anna Groß ihr Marketing zum politischen Projekt verklärt, sie nennt das mit Konsumentinnen und Konsumenten in Kontakt kommen, bieten keinerlei Kontroverse. Denn vom Zeckenrap-Produzenten Legione oder Legione, der den von militanten Nationalisten getragenen Euromaidan für eine Revolution hält, bis zum Hip-Hop-Papst Markus Steiger, der die Hass auf die Masse und auf sozialen Widerstand predigende Antilopen-Gang, ich kämpfte mit der Polizei gegen Blockupy, als linken Rap an den Nachwuchs der Besserverdienenden bringt und die neoliberale Sensationsmaschine Weiß mit Insider-News versorgt, sind sich sowieso alle einig, dass linke Musik irgendwie wichtig ist. Auch die klassenneutrale Identitätspolitik der Zeckenrapper und ihr Engagement für Diversität harmonieren gut mit dem Ware-Geld-Ware-Rhythmus. Quing schätzt die Vielfalt und mag Irritation. Und Quing liebt nun einmal die Menschen, die Menschen lieben, und nicht diejenigen Menschen, die Grenzen lieben, rappt Soke, die sich selbst Quing of Berlin nennt. Weniger poppig verpackt bekommt man das mittlerweile auch in den Personalabteilungen der meisten Großkonzerne zu hören, die mit dem Ruf nach Pluralität für möglichst barriere- und diskriminierungsfreie Ausbeutung von Arbeitskraft sorgen. Diversity verkauft Autos, frohlockte Brigitte Katzan, ehemalige Diversity-Managerin bei Ford. Nur konsequent, dass sich Soke lediglich an der Kapitalismus-Idealisierung durch den Hip-Hop keineswegs am Kapitalismus stört. Dazu die Lamoyanz, mit der Zeckenrapper Diskriminierung anprangern. Das ist Transmisogynie. Ich könnte nur vor Wut so schreien. Wünsch mir Safe-Räume, die könnten doch so gut sein, reimt Faulenz A., begleitet von einem melodramatischen Klavierbeat. Statt Lust auf Konfrontation zu machen und Ausgeschlossene als Mündige anzusprechen, werden Ohnmacht und der eigene Opferstatus beklagt. Ein solcher Viktimismus ist jedoch das Gegenteil von radikaler Kritik, die sozial Ausgegrenzte zum Handeln ermächtigen würde. Er affirmiert die Opferrolle als Fliehpunkt der Identifikation und führt zu Selbstviktimisierung. Rocken für die Staatsräson. Auch die Flüchtlingskrise und rechte Hetze sind Gründe für politische Einmischung. Wollte sich Subkultur dabei vom rot-grün-bürgerlichen Konsens unterscheiden, müsste sie den Zusammenhang von NATO-Imperialismus und Flucht, von Sozialabbau und rechten Mobilisierungserfolgen klarmachen und die gemeinsamen Klasseninteressen der Arbeiter innerhalb und außerhalb der Festung Europas aufzeigen. Sie begnügt sich jedoch mit identitärer Selbstbestätigung. So auch der Sprengstoff-Sampler Refugees Welcome gegen jeden Rassismus. Grund für die Flüchtlingskrise der EU sind nicht die vielen Flüchtlinge, sondern der in der EU weit verbreitete Rassismus, der die Asylpolitik der EU-Staaten entscheidend prägt, wird im Infobooklet das Problem der falschen Produktionsweise zum Problem einer offenbar vom Himmel gefallenen falschen Einstellung verniedlicht. Kritische Worte zur Regime-Change-Politik in Libyen, in Syrien und im Irak sucht man vergebens. Stattdessen offenbart die Poplinke ihre Hilf- und Begriffslosigkeit. Fuck you, Frontex, Entgrenzung jetzt, trällert Dirk von Lotzow. Egotronik kenne nur infantile Verbalradikalismen. Deutschland, Arschloch, fick dich, wir hassen dich so sehr. Und das Berlin-Boom-Orchestra dricht Politphrasen. Es geht ums Ganze zu seichtem Reggae-Schlager. Politische Substanz? Fehlanzeige. Selbst Punkbands fällt nichts ein. Ich Gutmensch, du Wutmensch, hier ist kein Platz für dich. Ich Gutmensch, du Blödmensch, merkst du das etwa nicht? Singen Terrorgruppe. Zu sprödem Powerpop verhöhnen sie ein Amöbenhirn, das auch noch scheiße aussieht. Sind also geistige Minderbemittlung und schlechtes Aussehen das Problem? Die Ska-Punk-Band Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern zog zur jüngsten Landtagswahl aus, um gegen die AfD und andere Rechte zu mobilisieren. Eigentlich eine Chance, den Marktradikalismus der AfD anzugreifen, den die Partei mit der bürgerlichen Mitte teilt, und Klartext zu reden über die Verantwortung letzterer für die Erfolge der Rechten, die Agenda 2010, Demagogen wie Thilo Sarrazin und die deutschen Leitmedien haben ihnen schließlich den Boden bereitet. Doch man gab sich lieber staatstragend. Ob Anzugträger oder Punker, ob Student oder Proll, Couchpotato oder Fußballer, völlig Latte, solange du kein Arschloch bist, bist du bei uns herzlich willkommen, lud Sänger Monchi alle geilen Leute zum großen Schulterschluss. Nichts gegen zivilgesellschaftliche Initiativen, zumal in Mecklenburg-Vorpommern. Aber Bündnisse, die nun panisch die Einheitsfront mit dem neoliberalen Establishment suchen, sind weder antifaschistisch noch kritisch, sondern bestes Engagement für die deutsche Staatsräson. Und weil mit ihnen so prima Staat zu machen ist, werden Feine Sahne Fischfilet immerhin beim antideutschen Label Audiolith unter Vertrag auch von Bundesjustizminister Heiko Maas gelobt und unter anderem von Die Zeit und Spiegel Online promoted. Denke quer, lebe quer. Gerne profilieren sich Subkulturkünstler auch als Verfechter einer hedonistischen Alltagspraxis. Ihre Ideen davon sind jedoch nichts als Derivate kleinbürgerlicher Ausbruchsfantasien oder pubertären Trotzes. Die Leute wollen zur Arbeit, doch das ist mir einerlei, ich fühle mich high, besingen Egotronik ihre richtige Einstellung, die sich nur graduell von Udo Jürgens einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen unterscheidet. Und die Zeckenrapper von Neonschwarz, ich hab ne Lücke in meinem Lebenslauf, johlen sie in Dies, das, Ananas, als wäre das eine Kampfansage. Langzeitstudium, Schwarzfahren, Kiffen und Eltern zum Ausrasten bringen, das repräsentiert die Rap-Crew als oppositionellen Lebensentwurf. Solche Vorstellungen von Subversion erschöpfen sich im vermeintlich rebellischen Lifestyle des privilegierten Individuums. Hartz-IV-Empfänger können ihn sich kaum erlauben. Diesen Fun-People fehlt nicht nur jede Idee kollektiven, widerständigen Handelns. Sie adeln den Eskapismus der Happy Few als kritisches Projekt. Vor allem aber spricht aus ihnen ein Emanzipationsbestreben, das die Bourgeoisie längst mit Homeoffices, Cloudwork und flexibler, subjektivierter Arbeit in flachen Hierarchien einfängt. Kein Zufall also, dass sich Neonschwarz in Hinterpalmen anhören wie die Motivationscoaches der digitalen Bohème. Mach, was du liebst und nimm dir öfter mal eine Auszeit. Denke quer, lebe quer, gib keinen Fuck auf deinen Ruf. Das schlechte Gegenteil dazu bildet übrigens der ironische Prollkult einiger Straßenrapper und Bands wie Mülheim Asozial. Die Stadtproleten, deren Karikatur nach RTL 2 Blaupause präsentieren und Stumpfsinn als kritische Haltung verkaufen. Die Linke macht die Bühne frei. So klingt eine systemkonforme Linke, die sich der Mitte anbiedert und den Soundtrack zur Neutralisierung kritischer Impulse durch angeblich kleinere Übel, zum Beispiel Rot-Rot-Grün, liefert. Je angepasster sie wird, desto leichter haben es Blubo-Bands wie Freiwild, deren 10. Studioalbum heißt Opposition, sie schreiben wütende Songs über die Ausgrenzung der Underdogs, oder patriotische Rechtsrapper wie Chris Ares, die angeblich den Deklassierten Gehör verschaffen. Mit der Weigerung, wahre Opposition zu sein, leistet die Linke objektiv ihren Beitrag zum bald unaufhaltsamen Aufstieg einer neuen populären Rechten. Dafür hat sie genau die Subkultur, die sie verdient. Sie hörten Rebellion als Massenbetrug von Jon Lütten. Der Artikel erschien in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe erstes Quartal 2017. Frühling im Niemandsland. Ein herrlicher Sonnentag hier im Zentrum von Barcelona an der Plaza Real. Es ist, wie gesagt, der 8. April 2017, Samstagvormittag. Die mit dem Spiegel zusammenarbeitende Zeitung Bento hat in der Ausgabe von dieser Woche eine Art Barcelona-Reiseführer veröffentlicht und den wollen wir uns einmal ein bisschen kritischer angucken. Da empfehlen sie, besonders einem deutschsprachigen Publikum, alles Mögliche, auf den Karmelberg zu gehen und da die alten Bunker sich anzugucken und von da den wunderschönen Blick auf die Stadt zu genießen. Das ist toll, das haben wir auch ab und zu gemacht. Dann heißt es, man soll unbedingt einen Wermut trinken. Sonst kennt man den kräuterigen Wein vor allem durch Cocktailklassiker wie den Martini. In Barcelona wird er gern pur getrunken. Traditionell schenkten die Katalanen sich einen Wermut am Sonntag nach dem Kirchgang ein und auch heute ist es völlig legitim, sich mitten am Tag ein Gläschen zu gönnen. Das ehemalige alte Leutegetränk verwandelte sich in den vergangenen Jahren zum ultimativen Hipsterdrink, heißt es hier. Klingt natürlich ein bisschen unappetitlich, Hipsterdrink. Da denkt man an Gentrifizierung, teure Preise und alte Läden müssen zumachen und die internationale Finanzwelt kommt. Klingt also scheußlich, aber gut. Die sagen das den Leuten so, sie müssen es ja verkaufen. Am besten schmeckt ein Wermut aber auch heute in der ranzigen Kneipe um die Ecke, wenn er nicht aus Flaschen, sondern aus alten Fässern fließt. Davon gibt's in Barcelona nur noch ganz, ganz wenige, meine Damen und Herren. Und auch die werden bald dicht machen müssen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Weiter empfiehlt Bento dann, wer danach noch weiterziehen will, dem empfehlen wir ein Straßenfest, zum Beispiel das im Stadtteil Gracia. Solche Partys sind nicht mal teuer. Man kann sich einfach ein kaltes Bier nach dem anderen aus den Supermärkten holen. Nächste Empfehlung heißt, sich durch Barcelonas Markthallen schlemmen. Es wimmelt vor Touris, aber trotzdem, es lohnt sich, die La Boqueria zu besuchen. Boqueria mit ihren Marktständen und Mini-Restaurants inklusive offener Küchen. Wir Einheimischen raten natürlich dringend davon ab. Das ist teuer, stressig und nimmt den Einheimischen natürlich den Platz zum Atmen und zum Gehen. Aber gut. Egal, ob du nur etwas snacken möchtest oder nach passenden Zutaten für einen Tapasabend suchst, hier dürftest du fündig werden. Da heißt es weiter, im Mercat de Santa Catarina bieten Händler ebenfalls eine Auswahl an frischem Fisch, Iberico-Schinken und spanischem Käse, dazu frisch gepresste Säfte, Obst und Gemüse. Hier geht's etwas entspannter zu als in der Boqueria. Noch kann man da nur sagen, denn genau an der Ecke zum Mercado Santa Catarina wird ein 12-stöckiges Hotel demnächst eröffnen mit weiß ich nicht wie viel Hunderten von Zimmern. Und dann ist die entspannte Atmosphäre auch da vorbei. Dann empfehlen sie kostenlos ins Museum gehen. Neben Tapas, Wermut und Bunker empfiehlt es sich, auch Zeit für Barcelonas Museen einzuplanen, zumal viele regelmäßig kostenlos ihre Türen öffnen. So zum Beispiel das Picasso-Museum, sonntags kostenlos von 15 bis 19 Uhr, sowie ganztägig am ersten Sonntag im Monat. Was die Schreiber dieses Artikels nicht erwähnen, sind die kilometerlangen Schlangen, denn das hat sich unter Touristen rumgesprochen, dass das Museum sonntags zu dieser Uhrzeit umsonst ist. Das preisen mittlerweile alle Reiseführer der Welt an. Aber vielen macht das gar nichts, die gehen sowieso gerne ins Picasso-Museum und stehen da stundenlang Schlange. Das Museo Nacional d'Art Catalunya, MNAC, zeigt katalanische Kunst, sonntags kostenlos ab 15 Uhr, sowie ganztägig am ersten Sonntag im Monat. Und das Palau Güell ist eines der ersten Stadthäuser von Antoni Gaudi, kostenlos am ersten Sonntag im Monat. Und auch hier, in manchen Fällen sind Tickets nur begrenzt verfügbar. Wer sparen will, muss rechtzeitig kommen, natürlich. Und lange Schlange stehen. Einen Roller mieten, heißt es da weiter. Barcelona lässt sich problemlos zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln entdecken. Oder man nimmt einen Roller. Viele Hotels kooperieren mit lokalen Vermietungen. Das erspart Schlange stehen an den Verleihstationen. Das reservierte Zweirad steht vor der Tür und kann am Ende des Tages auch hier wieder abgestellt werden. Die vollen Hauptstraßen, heißt es hier, solltet ihr besser meiden. Auf kleinere Nebenstraßen kann man aber ganz entspannt cruisen, heißt das hier. Cruisen ist wohl Hipstersprache und bedeutet rumkreuzen. Dann hat Bento eine Rubrik eröffnet, die heißt Don'ts. Tut's nicht. Die tun nichts, die tun nicht zu tun Sachen. Die nicht zu tun. Tu das nicht. Die tu das nicht. Die tun wir das dann nicht. Tut's nicht. Da heißt es, die Locals, das ist ein englisches Wort, auch Hipstersprache und heißt wahrscheinlich die Einheimischen, sollte man nicht als Spanier bezeichnen. Davon rät dieses Hipster-Magazin ab. Barcelona ist Hauptstadt Kataloniens, heißt es da sehr klug. Eine autonome Gemeinschaft, die schon seit Jahren für die Unabhängigkeit von Spanien kämpft. Die Katalanen sind stolz auf ihre Kultur, Traditionen und die katalanische Sprache. Ja, in Barcelona spricht man Katalanisch, nicht Spanisch, heißt es hier ganz kategorisch. Was so überhaupt nicht stimmt. In Barcelona spricht man wahrscheinlich mehr Spanisch als Katalanisch. Nichts beleidigt einen Katalanen mehr, als wenn man ihn als Spanier bezeichnet, heißt es hier dann in schwarzen, fetten, Halbfettbuchstaben. Und wer wirklich Eindruck schinden will, lernt ein, zwei Sätze auf Català. Bestell lieber einen Café Amiet als einen Café con Leche. Es könnte sein, dass er dann besser schmeckt. Hier protzt der Autor dieses Artikels ein bisschen mit Insider-Kenntnissen. Was wir dazu sagen können, ist, die wenigsten sprechen Katalanisch, die meisten Angestellten und Bediensteten in Restaurants, Bars und Cafés sind keine Katalanen, sondern leider prekär beschäftigte Nicht-Spanier, Pakistanis, sehr viele Südamerikanerinnen, besonders in diesen billigen Kaffeeketten wie Bra Café oder Café di Roma, die arbeiten da unter prekären Verhältnissen, können selber gar kein Katalanisch und werden wahrscheinlich fünfmal nachfragen, wenn ein deutscher oder ein englischer Tourist in schlechtem Katalanisch Café Amiet sagt, das werden sie gar nicht verstehen, die werden dann sagen, little coffee, white little coffee und solche Sachen. Gut, aber wie gesagt, das Lifestyle-Hipster-Magazin, das hier diese ganzen Tipps gibt, das rät dazu. Als ein weiteres Don't, tu nicht, heißt es hier auf der Rambla Essen. Die breite von Bäumen gesäumte Promenade, die sich vom Hafen bis zum Plaza Catalunya zieht, ist eigentlich wunderschön, während da nicht die Massen an Touristen. Das heißt, der Touristenführer warnt die Touristen vor den Touristen. Also, die Massen an Touristen stören da, die Taschendiebe und die schlechten Restaurants. Sie verwandeln die Flaniermeile in die größte Touristenfalle der Stadt. Die wenigen netten Restaurants gehen neben den Touri-Fallen mit schlechtem Essen und billigem Souvenirramsch unter. Ein weiterer Negativtipp, was man nicht tun soll, ein weiteres Don't heißt hier in Strandklamotten durch die Stadt laufen. Das soll man nicht tun. Auch wenn Barcelonas Stadtstrand direkt vor der Haustür liegt. Die Katalanen sehen es nicht gern, wenn Touristen in Bikini oder Badehose durch ihre Innenstadt laufen. Seit 2011 ist das sogar verboten und die Polizei setzt das Verbot auch durch. Wer sich trotz Ermahnung nichts anzieht, dem droht eine Strafe von bis zu 300 Euro. Und für Barcelonas Kirchen gilt, wer Shorts, kurze Kleider und schulterfreie Tops trägt, muss fast überall draußen bleiben. Weiter rät dieses Lifestyle-Hipster-Magazin davon ab, sich in der Barceloneta an den Strand zu legen. Der Strand in Barceloneta, heißt es hier direkt am Hafen, ist leider vor allem eines, überlaufen und unglaublich dreckig. Hierzu tragen vor allem die Touristen und die Besucher der Strandclubs bei, die den Strand in der Nacht als öffentliche Toilette benutzen. Viel schöner sind die Strandabschnitte ein wenig abseits des Trubels hinter dem Port Olympic, heißt es da. Und als letztes don't Zeit in den Geschäften am Plaza Catalunya verschwenden. Das soll man nicht tun. Rund um den Plaza Catalunya gibt es massenhaft Geschäfte, meist große Modeketten. Viel netter ist der Stadtteil Gràcia. Rund um die Carrer del Torrent de Loya und die Carrer de Verdi findest du ungewöhnliche kleine Geschäfte lokaler Künstler und Designer sowie Secondhand-Stores und Tapas-Bars. Gut, das war der Reisetipp vom Bento-Magazin, veröffentlicht im Spiegel, über eine Reise nach Barcelona. Für oberflächliche Hipster ist das nützlich, die werden sich daran orientieren können. Für Einheimische, die hier sind, ist das teilweise eine Lachnummer. Aber gut, wir bringen's und die Leute sollen selber entscheiden, wem sie glauben, uns oder Bento. Niemandsland 91.4 FM, Sie hören eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 8. April 2017, eine Woche vor Ostern. Weißer Watte hat am Himmel festgemacht. Wir warten, dass sie weiterzieht. Und wieder ist ein Stündchen rumgebracht. Wer sich zuerst bewegt, macht die nächste Runde klar. Mein Dank. Alter 100-Mark-Schein hat sich aus dem Staub gemacht. Wir warten, dass er wiederkommt. Und wieder ist ein Stündchen rumgebracht. Wer sich zuerst bewegt, macht die nächste Runde klar. Dass es witzig wird. Und wieder ist ein Stündchen rumgebracht. Wer sich zuerst bewegt, schenkt ihm einen Mann. Mann, dann. weißer Watte, hat sich in ein Schaf verliebt. Der Wind hat darauf seinen Hund gemacht, und wieder ist ein schwerer Tag vollbracht. Wer sich zuerst bewegt, macht die ganze Rechnung klar. Mein, dein Tag. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Am 7. April 1977 ermordete die Rote Armee-Fraktion den Generalbundesanwalt Siegfried Buberg. Es war der Auftakt zum deutschen Herbst. Es ist der 7. April 1977. Guten Abend, meine Damen und Herren. Generalbundesanwalt Buberg ist heute ermordet worden. Der Tatort, eine Kreuzung in Karlsruhe. Bubergs Dienstwagen hielt an einer Ampel. Ein Motorrad mit zwei Personen fuhr seitlich heran. Vom hinteren Sitz aus wurde ins Auto geschossen. Siegfried Buberg war nicht das einzige Opfer. RAF-Leute selber haben natürlich später im Gefängnis darüber nachgedacht, was das eigentlich war. Dieser Mord und diese Gewalt. Ich habe mir auch jetzt wieder vorgestellt, ich wäre bei den bewaffneten Kämpfern. Ich müsste völlig umdenken. Ich denke immer noch, dass die Entscheidung zu töten oder zu killen bei der herrschenden Macht liegt. Bei Richtern, Bullen, Werkschützern, Militärs, AKW-Betreibern. Dass ich dafür extra ausgebildet sein müsste. Kaltblütig wie Al Capone, schnell, brutal, berechnend. Wenn in Argentinien oder gar in Spanien einer dieser staatlich legitimierten Killer umgelegt wird, habe ich diese Probleme nicht. Ich glaube zu spüren, dass der Hass des Volkes gegen diese Figuren wirklich ein Volkshass ist. Aber wer und wie viele Leute haben Buberg tödlich gehasst? Woher könnte ich, gehörte ich den bewaffneten Kämpfern an, meine Kompetenz beziehen, über Leben und Tod zu entscheiden? Wir brauchen nur die Zeitungen aufzuschlagen und die Tagesmeldungen zu verfolgen. Die Strategie der Liquidierung, das ist eine der Strategien der Herrschenden. Warum müssen wir sie kopieren? Der verletzte Sicherheitsbeamte, genauer der Leiter der Fahrbereitschaft, das war Georg Wurster. Er starb einige Tage später. Wenn seine Frau und seine Tochter alte Aufnahmen anschauen, spürt man, bis heute sind die Wunden kein bisschen verheilt. Es ist für mich ein sehr großer Schritt, dass ich den hier mache. Und er ist mir so wichtig. Die RAF hat seit meinem 13. Lebensjahr bestimmt die mein Leben jeden Tag. Und ich wünsche mir, dass die Täter das hören, dass es ihnen einfach bewusst wird, dass so eine Tat nach 40 Jahren ja einfach nicht vorbei sein kann. Nicht nur in der Bundesrepublik ging nach 1968 aus der Reihe der Studenten- und Jugendbewegung eine bewaffnet kämpfende Fraktion der radikalen Linken hervor, die auf einen Systemsturz durch Anschläge gegen Repräsentanten von Staat und Kapital setzte. In Italien, den USA und Japan entstanden ähnliche Gruppierungen, die sich am lateinamerikanischen Konzept der Stadtguerilla orientierten. Der äußerst brutal geführte Krieg der USA in Vietnam, das Abflauen der 68er Bewegung und eine existenzialistisch aufgeladene Unbedingtheit angesichts von Revolutionen und Kriegen auf der ganzen Welt befeuerte alle diese Versuche. Schnell wurde aus der Konfrontation ein Selbstläufer, nicht zuletzt, weil auf Seiten des deutschen Staates eine im Faschismus sozialisierte Politikergeneration agierte. Das Ringen um die Gefangenen der ersten Generation, der 1970 gegründeten Roten Armee-Fraktion, RAF, Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe und Ulrike Meinhof, endete schließlich mit dem Tod der Gründungsgeneration, der RAF, in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Die neue RAF positionierte sich bar einer klaren revolutionären Strategie als befreite Guerilla-Guerilla, wie es der libertäre Dichter Peter Paul Zahl polemisch formulierte. Als Auftakt des sogenannten Deutschen Herbstes erschoss am 7. April 1977 in Karlsruhe das Kommando Ulrike Meinhof den amtierenden Generalbundesanwalt Siegfried Buberg, seinen Fahrer Wolfgang Göbel sowie den Leiter der Fahrbereitschaft der Bundesanwaltschaft Georg Wurster. Das ehemalige Parteimitglied der NSDAP Buberg arbeitete überwiegend für die Abteilung Landesverrat und war dort schon vor seiner Amtszeit als Generalbundesanwalt für die Fahndungen nach führenden RAF-Terroristen der ersten Generation verantwortlich. Nach Buback wurden im Juli noch der Vorstandssprecher der Dresdner Bank AG Jürgen Ponto sowie im September der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer ermordet. Die RAF forderte bedingungslose Unterstützung ein. Vielen Linken kam diese Vehemenz gelegen, sich von jeglichem Terrorismus zu distanzieren und mit dem Status quo zu arrangieren, obwohl man noch wenige Jahre zuvor allerorten die Gewaltfrage diskutiert hatte. Andere versuchten den Spagat, das sinnlose Morden zu kritisieren, doch die negative Dynamik nicht alleine bei der Guerilla zu verorten. Eine weit verbreitete Position der legalen Linken brachte Hermann L. Gremlitzer in seiner Kolumne »Trauer um Buback« in der linken Monatszeitschrift konkret auf den Punkt. Zitat: »Ich wünschte, Siegfried Buback wäre nicht ermordet worden, aber ich weigere mich, ein trauerndes Mitgefühl bei Staatsschutzorganen anzuliefern, die jene Atmosphäre der Gewalt erst geschaffen haben, in der Bubaks gewaltsamer Tod möglich wurde. Der erste Tote hieß Benno Ohnesorg und Kuras hieß der Schütze, der freigesprochen wurde.« Damit verwies Gremlitzer auf den 2. Juni 1967, den Tag, an dem der Student Ohnesorg auf einer Demonstration gegen den Schahbesuch von einem Berliner Polizisten erschossen worden war. Im April 1977 erschien in der Zeitung des Allgemeinen Studentenausschusses ASTA der Universität Göttingen eine Schrift namens »Buback, ein Nachruf«. Dieser war verfasst von einem Göttinger Sponti aus der eher hedonistischen und sozialrevolutionären Fraktion der Neuen Linken. Darin artikulierte er seine spontane Freude über den Mord an Buback. Meine unmittelbare Reaktion, meine Betroffenheit nach dem Abschuss von Buback ist schnell geschildert. Ich konnte und wollte und will eine klammheimliche Freude nicht verhehlen. Ich habe diesen Typ oft hetzen hören. Ich weiß, dass er bei der Verfolgung, Kriminalisierung, Folterung von Linken eine herausragende Rolle spielte. Zitat Ende. Der Schreiber unterzeichnete das Pamphlet mit Mescalero und gab sich als Mitglied der Bewegung Undogmatischer Frühling zu erkennen, die damals gemeinsam mit der sozialistischen Bündnisliste den Göttinger Aster stellte. Der Nachruf kritisierte eindeutig die terroristische Praxis der RAF und lud die außerparlamentarische Linke dazu ein, sich neue Gedanken über antagonistische Praxisformen und Militanz zu machen. Die Reaktionen waren heftig. Justiz, Polizeiorgane und Hochschulleitung machten mobil. In den Massenmedien, selbst in liberalen Zeitungen wie der Frankfurter Rundschau, wurde der sogenannte Mescalero-Nachruf als Ausgeburt kranker Gehirne und Musterbeispiel für blanken Faschismus bezeichnet. Dabei wurde der vollständige Text nirgends in der Presse veröffentlicht und dessen zentrale Intention, die Absage an Gewaltanwendung, wie im Falle des Attentats auf Buback, unterschlagen. Der Göttinger Aster und andere, die den Artikel nachdruckten oder herausgaben, wurden mit Strafanzeigen überzogen. Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst, Eduard Pestel, parteilos, schickte eine distanzierende Erklärung an etliche Hochschullehrer mit dem dringenden Anraten, diese zu unterschreiben. Der in Hannover lehrende linksradikale Sozialpsychologe Peter Brückner weigerte sich öffentlich zu unterzeichnen. Er argumentierte gegen die abverlangte Erklärung. Annähernd jedes Verständnis von Staat und Verfassung, das links von Carl Schmitt stehe, werde in der Konstruktion eines intimen Wir-Gefühls zwischen Staat und Hochschullehrern als nicht verfassungskonform markiert. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Wegen seiner Mitherausgeberschaft des Nachrufs wurde er im Oktober 1977 vom Dienst suspendiert. Der Mord an Siegfried Buback ist bis heute nicht aufgeklärt. Im Laufe der 1980er Jahre wurden Christian Klar, Knut Volkerts und Brigitte Mohnhaupt in unterschiedlichen Prozessen für die Tat verurteilt. Ihre Täterschaft wurde allerdings immer wieder öffentlich angezweifelt. 2010 begann ein neuer Prozess gegen das Ex-RAF-Mitglied Verena Becker, der maßgeblich auf Recherchen von Siegfried Bubacks Sohn Michael Buback zurückging. Verena Becker wurde daraufhin 2012 zu 4 Jahren Haft wegen Beihilfe verurteilt. hassen die Junge. Sie sagen, dass das so nicht geht. Die Alten hassen die Jungen. Sie sagen, dass das so nicht geht. Es geht, es geht. Sie sind zu spät. Es geht, es geht. Wir sind zu spät. Lass den Lauf der Zeit, dann wird man sehen, wird man sehen, dass alles recht ist, dass alles echt ist, dass das so sein muss, weil es so sein muss, dass das so sein muss, weil es so sein muss. Weil es so sein muss. Weil nur das, was im Augenblick gefällt, so falsch nicht sein kann, so falsch nicht sein kann. Lass es laufen, lass es laufen, lass es laufen, lass es laufen, lass es laufen, lass es laufen, lass es laufen. Bis die Jungen, die warten, bis die Jungen die Alten sind, bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind, bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind, bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten. Anlässlich des schändlichen Urteils gegen eine Twitterin wegen eines politischen Witzes, die hatte gesagt, Faschisten fliegen manchmal, äußerte sich die spanische Schriftstellerin Almudena Grandes diese Woche in der Radiosendung der Cadena Ser, Hoy por Hoy, wie folgt. Los magistrados de la Audiencia Nacional que han condenado a Cassandra por tuitear chistes sobre la muerte de Carrero Blanco consideran que el tiempo transcurrido desde entonces no resta gravedad a su actuación. Die Richter des Bundesgerichtshofes, die Cassandra wegen ein paar Twitter-Witzen über Carrero Blanco verurteilt haben, betrachten den langen Zeitraum, der vergangen ist, nicht als mildernd für die Schwere der Tat. La sentencia es tan injusta que sobran los comentarios, todos excepto uno. Das Urteil ist dermaßen ungerecht, dass sich jeder Kommentar erübrigt, jeder bis auf einen. Hace 80 años la mayor organización terrorista de la historia de España se rebeló contra un gobierno democrático tan legítimo como el actual. Tras provocar centenares de miles de muertes, su cabecilla, Francisco Franco, recurrió al terror sistemático y a las políticas de exterminio para mantenerse en el poder, hasta alzarse con el título de criminal más sanguinario de Europa Occidental en tiempo de paz. Vor 80 Jahren rebellierte die größte Terrororganisation in der Geschichte Spaniens gegen eine demokratisch gewählte Regierung, die genauso legitim war wie die heutige. Nachdem diese Organisation hunderttausende Tote verursacht hatte, griff der Anführer dieser Terrororganisation, Francisco Franco, auf den systematischen Terror und eine Politik der Vernichtung zurück, um sich an der Macht zu halten, bis er sich den Titel des blutrünstigsten Kriminellen der westlichen Welt in Friedenszeiten verdient hatte. Esto no es un chiste, no es una broma de buen ni de mal gusto. El día que murió, Carrero Blanco era el vicepresidente de un dictador que siguió firmando sentencias de muerte mientras agonizaba. Esa condición no le hace menos víctima, pero tampoco menos verdugo. Dies ist kein Witz, dies ist kein Scherz von mehr oder weniger schlechtem Geschmack. Am Tage seines Todes war Carrero Blanco der Vizepräsident eines Diktators, der noch auf dem Totenbett Todesurteile unterzeichnete. Diese Eigenart macht ihn nicht zu einem geringeren Opfer, aber auch nicht zu einem kleineren Henker. Una tuitera no es un juez. No tiene la misma responsabilidad. Sus actos no revisten la misma trascendencia. Eine Twitterin ist kein Richter. Sie hat nicht dieselbe Verantwortung wie dieser. Ihre Taten haben nicht die gleiche Tragweite. Y no sé cuántos españoles se habrán sentido humillados por los tweets de Cassandra, pero a mí me humilla profundamente la doctrina que emana de esta sentencia. Porque amenaza mi libertad de expresión y porque afianza una política pública de memoria encubierta que establece que en España no todas las víctimas valen lo mismo y todos los terroristas tampoco. La memoria tiene que ver con la decencia de las personas y de los países. Por eso son tan importantes los nombres de las calles. Und ich weiß nicht, wie viele Spanier sich durch Cassandras Twitter-Kommentare gedemütigt fühlen, aber mich demütigt auf tiefste Weise die Doktrin, die aus diesem Urteil ausströmt. Denn sie bedroht meine Meinungsfreiheit und weil sie eine verdeckte öffentliche Gedenkpolitik festigt, die festlegt, dass in Spanien nicht alle Opfer den gleichen Wert besitzen und auch nicht alle Terroristen. Das Gedenken und die Erinnerung hat etwas mit dem Anstand der Menschen und der Länder zu tun. Deshalb sind die Straßennamen so wichtig. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Almudena Grandes Hernández ist eine spanische Schriftstellerin. Sie schreibt Kolumnen in der Tageszeitung El País und nimmt an der Radiosendung Hoy por Hoy in der Cadena Ser teil. Berühmte Romane von ihr sind unter anderem Malena es un nombre de tango, Malena ist ein Name des Tangos, und El corazón helado, das eisige Herz. La radio es vida, Niemandsland. Musik.

Er liegt jetzt schon auf Platz 4. Dumm nur für die Sozialdemokraten, dass Wolfgang Schäuble und Angela Merkel noch populärer und bekanntlich bei der direkten Konkurrenz sind. Und auf Platz 1, allen Wahlkämpfern entrückt, wie es sich gehört, Frank-Walter Steinmeier, der Präsident. Mit 76% auf der Beliebtheitsskala, dicht gefolgt von Wolfgang Schäuble und Angela Merkel mit 65%. Plus 9% auf 55%. Auf den vierten Platz hochgeschnellt Martin Schulz, die Kriegs- oder Verteidigungsministerin, wie man will, Ursula von der Leyen, bleibt bei 53%. Thomas de Maizière, der Innenminister, bei 51%. Sigmar Gabriel, leichtes Plus von 4 Punkten auf 50%. Unsere Politikerin, die uns am meisten interessiert, Sarah Wagenknecht auf 31%, hinter ihr Manuela Schleswig, Christian Lindner 28%, Katrin Göring-Eckardt auf 24%, Frauke Petri ganz unten 14% und Katja Kipping auf schlappe 11 Prozentpunkte. So sieht es im Moment in Deutschland aus. Eine weitere Meldung zum Thema deutsche Innenpolitik. Da äußert sich Herr Harpe Kerkeling, der Komiker, und er kritisiert die Union. Er ist nämlich Mitglied dieser Partei. Jawohl, das wissen viele nicht. Die Einführung der Ehe für alle sei überfällig, meint er. Der Schauspieler und Buchautor Harpe Kerkeling, der erst kürzlich als Delegierter der CDU den Bundespräsidenten mitgewählt hat, kritisiert die Partei, weil sie eine Gleichbehandlung homo- und heterosexueller Paare ablehnt. Es ist überfällig, dass die Ehe für alle endlich eingeführt wird, sagt Kerkeling, dessen Hochzeit mit seinem Lebenspartner jüngst bekannt wurde. Ich finde es beschämend für Deutschland, dass das nicht schon längst geschehen ist. Eine Demokratie müsse sich immer daran messen lassen, wie sie mit ihren Minderheiten umgehe. Also Frau Merkel, ran an die Buletten, so Kerkeling, das schaffen Sie. Auch in der CDU mehren sich die Stimmen für einen Kurswechsel. Es ist doch zu begrüßen und auch wünschenswert, dass Menschen sich binden und füreinander einstehen können. Einstehen wollen, sagt Nadine Schön, Vizechefin der Unionsfraktion und zuständig für Familienpolitik. Der Staat sollte dies unterstützen. Jens Spahn, parlamentarischer Staatssekretär beim Finanzministerium, hatte jüngst den Wunsch geäußert, mit seinem Partner Kinder zu adoptieren. Niemandsland 94 FM, Barcelona, bei Contrabanda. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Und jetzt, wie immer, die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nach LKW-Anschlag in Stockholm. Der gestern Abend festgenommene Verdächtige soll den Lastwagen gefahren haben, so die Polizei. Er stehe unter Terrorverdacht. Bei dem Anschlag wurden 4 Menschen getötet, viele weitere verletzt. USA schließen weitere Aktionen in Syrien nicht aus. Das sagte die amerikanische Botschafterin bei den UN, Haley. Sie hoffe, dass dies nicht nötig werde. Präsident Trump hatte einen syrischen Luftwaffenstützpunkt angreifen lassen. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen schließt Bundeswehrbeteiligung an Angriffen in Syrien aus. Der Fokus liege auf dem Kampf gegen den IS, sagte die CDU-Politikerin im ARD-Brennpunkt. So habe es der Bundestag beschlossen. Weitere Proteste in Serbien. Auch gestern demonstrierten wieder viele Menschen gegen die Wahl des bisherigen Regierungschefs Vučić zum Präsidenten. Sie werfen Vučić vor, die Wahl durch unfaire Methoden gewonnen zu haben. Eintracht Frankfurt erkämpft 2:2 unentschieden gegen Werder Bremen. Die Hessen holten im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga noch einen 2-Tore-Rückstand auf. Marco Fabian erzielte per Elfmeter den Ausgleich. Das Wetter im Südwesten und in Alpennähe sonnig, sonst zunächst meist stark bewölkt, Höchsttemperaturen 9 bis 21 Grad. Thema deutsch-türkische Beziehungen. Türkei, erster Teil. Der Ton zwischen Berlin und Ankara verschärft sich. Seit mehr als 4 Wochen befindet sich der Weltkorrespondent Deniz Yücel in Untersuchungshaft. Doch trotz mehrfacher Zusagen der türkischen Regierung durften deutsche Diplomaten ihn bis heute nicht im Istanbuler Gefängnis besuchen. Der Umgang mit Deniz Yücel ist rechtsstaatlich und politisch unakzeptabel, kritisiert Außenminister Sigmar Gabriel. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den deutschen Journalisten mehrmals als Spion und PKK-Terroristen bezeichnet. In der Bundesregierung geht man davon aus, dass Erdogan mit seiner kompromisslosen Haltung im Fall Yücel Sympathien für sein umstrittenes Verfassungsreferendum sammeln will. Man muss ja fast annehmen, dass Yücel der türkischen Führung als politischer Spielball in einem schmutzigen Wahlkampf dient, sagt Gabriel. Das steht sicher nicht im Einklang mit europäischen Werten. Türkei, Teil 2. Diplomaten begehren Asyl. Immer mehr türkische Diplomaten und Militärangehörige beantragen Asyl in Deutschland. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, liegen 262 Anträge vor. Entschieden wurde noch keiner. Künftig könnte die Anerkennungsquote türkischer Asylbewerber steigen. Aufgrund einer Einschätzung des Auswärtigen Amtes überarbeitet das BAMF seine Leitsätze für die Türkei. Demnach gibt es deutliche Anhaltspunkte für eine systematische Verfolgung vermeintlicher Anhänger der Gülen-Bewegung. Terrorvorwürfe würden in der Türkei inflationär erhoben, schreibt das Außenministerium. Türkei, dritter Teil. Das Bundesinnenministerium warnte bereits im Oktober vergangenen Jahres davor, dass die Türkei mit ihrem Geheimdienst MIT die deutsche Innenpolitik manipulieren könnte. In einem vertraulichen Vermerk heißt es, es müsse ermittelt werden, inwieweit der MIT mittels nachrichtendienstlicher Einflussoperationen versucht, getarnt in die Willensbildung von deutschen Institutionen einzugreifen und die öffentliche Meinung unter anderem durch Desinformation zu lenken. Dass der MIT in Deutschland umfassend spioniert, zeigt die Liste mit gut 300 Personen und 200 Institutionen angeblicher Gülen-Anhänger, die der MIT dem Bundesnachrichtendienst übergeben hat. Darunter sind mindestens 5 Einträge, die aus den Spionageberichten von Imamen deutscher DITIB-Moscheen stammen. Das wertet ein hochrangiger Verfassungsschützer als klares Indiz dafür, wie eng und abgestimmt das Informantennetz des MIT in Deutschland ist. Der gescheiterte Putsch vom 15. Juli 2016 hat den türkischen Geheimdienst nach Ansicht der Bundesregierung deutlich gestärkt. Der MIT ist die Institution, die am meisten Einfluss gewinnen konnte, heißt es in einem vertraulichen Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom Februar. Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Türkei, vierter Teil. Auf Internetseiten wie Osmanische Generation oder Muslim Mainstream sammeln sich im Netz Zehntausende Erdogan-Anhänger und hetzen gegen Kritiker. Eine Frau hat eine kleine Liebeserklärung an Recep Tayyip Erdogan verfasst. Führer bis zum Tod, ja bis zum Tod, Vaterland bis zum Tod, steht auf einem Stück Papier. Zwei rote Herzen hat sie daneben gemalt und das Ganze samt Wahlzettel mit dem Handy fotografiert. Danach hat sie es via Facebook in die Welt geschickt. Andere Botschaften im Internet sind offen feindselig. Als würde ich die Ungläubigen schlagen, habe ich meinen Stempel gesetzt, hat ein Deutsch-Türke gedichtet und das Werk ebenfalls neben einem Wahlschein abgelichtet. Bei der Volksabstimmung zur Verfassungsänderung in der Türkei machen die Wähler kein Kreuz, sondern stempeln ihre Entscheidung entweder mit Hayir, nein, oder mit Evet, ja. Seit in Deutschland am 27. März die Wahllokale für 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken öffneten, kursieren viele dieser Fotostatements in den sozialen Netzwerken und sie enthalten häufiger Hass als Herzchen. Am 16. April fällt die Entscheidung, ob Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Türkei zu einem Präsidialsystem umbauen darf oder nicht. In deutsch-türkischen Nachrichtenblogs, auf Facebook-Seiten oder Instagram-Profilen gibt es derzeit kaum ein anderes Thema. Die meisten Erdogan-Anhänger, die sich dort tummeln, fiebern einem weiteren Machtausbau ihres Präsidenten entgegen. Sie lassen sich in Kommentarspalten von Seiten wie Muslim Mainstream oder News Special 24 auf Facebook aus. Diese Angebote haben zehntausende Nutzer. Die osmanische Generation, die eine Türkei in ihrer historischen Größe heraufbeschwört, wurde schon 50.000 Mal mit Gefällt mir bedacht. Im Netz ist so eine scharfe konservativ-muslimische Gegenöffentlichkeit entstanden, mit anderen Themen, anderen Meinungen und anderen Wahrheiten, als sie in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert werden. Die Gedankenwelt, die sich hier offenbart, so urteilt der Spiegel in einem längeren Bericht, ist teilweise verstörend. Dass zionistische Geldgeber hinter deutschen Medien steckten, ist unter den Nutzern häufig Konsens, genauso wie die Behauptung, dass westliche Mächte am liebsten ein großisraelisches Reich erschaffen wollten. Und hatten die Deutschen beim Putschversuch in der Türkei nicht auch ihre Finger im Spiel? Ein gewisser Ömer Faruk, der ist Anfang 20, hat vor 4 Jahren die Facebook-Seite Wir haben Erdogan mitgegründet. Zurzeit verbringt der Frankfurter jeden Tag mehrere Stunden damit, auf Facebook oder Instagram Kommentare, Videos oder Nachrichten zu posten. Er sei Teil einer Kerngruppe von 50 bis 70 jungen Leuten, die mehrere Seiten bestücken, sagt er. Die osmanische Generation gehöre zu dem Freundesnetzwerk genauso wie Unchained New Turkey oder Stolz der Türkei, RT Erdogan. Die deutsch-türkische Community ist darauf angewiesen, dass wir das machen, behauptet Faruk. Die meisten Türken fühlten sich durch die deutschen Medien nicht vertreten. Außerdem sei das Bedürfnis nach richtigen Informationen zum Thema Türkei extrem groß. Warum zum Beispiel, fragt dieser Mensch, zeigt kein deutsches Nachrichtenportal, dass Erdogan vor ein paar Tagen in Istanbul einen Wahlkampfstand der Opposition besucht habe, um den Dialog zu suchen? Seine Antwort lieferte er gleich dazu. Weil es nicht in euer Bild von ihm passt. Cem Özdemir ist eine der meistgehasstesten Figuren in der digitalen türkischen Öffentlichkeit. Auf vielen Facebook-Seiten wurde in den vergangenen Tagen ein Video des grünen Parteichefs geteilt, in dem er für ein Nein beim Referendum wirbt. Er wird in den Kommentarspalten fast nur Göttdemir genannt. Gött heißt auf Türkisch Arsch. Hurensohn, ehrloser Bastard oder bekiffter Hirni gehören noch zu den schmeichelhafteren Verunglimpfungen. Auch den verfolgten ehemaligen Chefredakteur der Cumhuriyet, Can Dündar, der in Deutschland im Exil lebt, haben die Erdogan-Anhänger im Visier. Es kursiert ein Foto von ihm, bei dem sein Mund durch einen Anus ersetzt wurde. Dem inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel wünscht man, dass er im Knast verrecken möge. Als vermeintlichen Beleg für seine Nähe zu PKK-Terroristen führen manche Portale ein Foto Yücels an, das während der Kulturveranstaltung Hate Poetry aufgenommen wurde. Deutsche Journalisten mit Migrationshintergrund machen sich auf diesem Podium über rassistische und andere Hassleserbriefe lustig. Die Bühne ist jedes Mal mit Girlanden und Flaggen geschmückt. Auch das Porträt von PKK-Anführer Abdullah Öcalan hängt bisweilen neben Angela Merkels Foto am Tisch. Ein satirisches Statement, kein politisches. Der türkischen Propaganda im Netz dient es als Beweis. Das heißt, die verwechseln einen Witz, eine satirische Fotomontage mit der Realität. Besonders ein gewisser Blogger, ein gewisser Bilgili Üretmen, hat sich auf den Weltkorrespondenten eingeschossen. Als Facebook-Hintergrundbild hat er auf seiner Profilseite das Konterfei des Journalisten hochgeladen, überschrieben mit einem fetten FCK Yücel, fuck Yücel. Thema: deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Rüstungsexporte. Der Journalist und Nahostexperte Markus Pickel, der ist 45 Jahre alt, äußert sich in einem Interview, das er letzte Woche dem Spiegel gegeben hat, über Profite, vermeintliche Stabilitätsanker und fehlende Waffenkontrollen. Auf die Frage, der Rüstungskonzern Rheinmetall treibt aktuell den Bau einer Panzerfabrik in der Türkei voran. Das Land sei ja NATO-Mitglied, hieß es. Ist das angesichts der Lage dort naiv oder skrupellos? Pickel, das ist kaltes Kalkül. Das Abwandern ins Ausland ist Teil der Strategie der deutschen Rüstungsindustrie. Dort werden dann etwa Tochterfirmen oder Joint Ventures gegründet, die deutsche Waffen in Lizenz produzieren. Spiegel, unterläuft das nicht die Ausfuhrkontrolle? Pickel, in gewisser Weise schon. Und deshalb redet die Branche auch lieber über die vermeintlich guten Produkte, die sie produziert, wie etwa Radfahrzeuge für UNO-Missionen oder Minenräumgeräte. Und bei der Rüstungssparte von Rheinmetall allerdings entfielen von 147 Millionen Euro Gewinn 108 Millionen auf Waffen und Munition. Frage: Im Jahr 2015, beschreiben Sie in Ihrem neuen Buch, verkauften deutsche Rüstungsfirmen Rüstungsgüter für 4,8 Milliarden Euro. Exporte im Wert von rund 1 Milliarde gingen an Staaten in Nordafrika oder Nahost, die in Kriege wie den im Jemen verwickelt sind. Wie ist das möglich? Bickel. Diktaturen wie Saudi-Arabien werden von deutschen Politikern gern als Stabilitätsanker gepriesen. Dabei wirft inzwischen sogar der BND der dortigen Regierung eine aggressive Interventionspolitik vor. Spiegel. Würde es helfen, wenn die EU restriktivere Waffenexportbestimmungen beschließt? Bickel. Das müsste politisch erkämpft werden, erscheint derzeit aber illusorisch. Die Rüstungslobby ist gut vernetzt. Zudem gibt es ja einen gemeinsamen Standpunkt der EU, der Exporte in Krisengebiete beschränken soll. Dazu kommt das Totschlagargument: Wenn wir es nicht tun, machen es andere. Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen, leider. Bitterarme Länder wie der Sudan verfügen inzwischen über eine erstaunliche Rüstungsindustrie. Das Buch Markus Bickel, Die Profiteure des Terrors, wie Deutschland an Kriegen verdient und arabische Diktaturen stärkt, erschienen bei Westend. Das Buch hat 224 Seiten und kostet 18 Euro. Y viva la radio Contrabanda. Y viva Niemandsland. Im Spiegel gibt es diese Woche einen kurzen Bericht. Auf den Auslandsseiten, da heißt es das Ende der Angst. Man sieht ein Foto, wo Schwarzafrikaner mit riesigen Päcken und Püngeln beladen durch den Verkehr fliehen. Und dazu heißt es, etwa 800 fliegende Händler von Barcelona leben in ständiger Furcht vor der Polizei. Doch nachdem ein Senegalese bei der Verfolgung ums Leben gekommen war, organisierten sich die meist aus Westafrika stammenden Männer und Frauen, viele ohne Aufenthaltsgenehmigung, gewerkschaftlich. Jetzt hat die Stadt zunächst 15 von ihnen als Kooperative zugelassen. Sie dürfen ihre Waren legal verkaufen. So viel zu dieser Meldung im Spiegel über Barcelona. Was natürlich hier fehlt an Informationen ist, dass die Ware gefälschte Markenklamotten von der chinesischen Fälschermafia ist, der größte Teil dieser Ware. Dass eines der Probleme natürlich auch ist, dass diese jungen Männer, das sind zu 99% junge Männer aus dem Senegal, diese jungen Männer haben keine Verkaufslizenz, keinen Gewerbeschein, sie haben auch keine Aufenthaltspapiere. Sie haben zum Teil auch gar keine Papiere. Das heißt, hier haben wir eine Akkumulation von vielen, vielen Problemen gleichzeitig, wo das Rathaus sich sehr, sehr bemüht hat, diese Probleme zumindest im Ansatz und für einen Teil dieser Leute zu lösen. Straße durch alle Herrenländer, bis ans Ende aller Wege und dann weiter mit dem Schiff über den Horizont und alle Meere. Der Himmel war uns Dach über dem Kopf und der Wind war uns stets Begleiter, wiegt uns oft in den Schlaf und der Sonne folgten wir. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Weißt du noch, als wir brachen mit Luxus und Laster und dem lieben Herrgott Geld? Wir zogen los mit den paar Sachen, die uns wirklich glücklich machten. Zwei Könige dieser Welt, es war erhaben mit dir durch die Wolken zu brechen, auf den höchsten Bergen dieser Erde. Das Gefühl, reich zu sein, nicht zu besitzen, frei zu leben und frei zu sterben, frei zu leben, frei zu sterben. Ich hab mit dir diese Welt auf den Kopf gestellt, das Unterste nach oben, doch gekannt habe ich dich nie. Ich hab mich einfach gut belogen, ich habe geträumt von dir, hab nur geträumt von dir, ich habe geträumt von dir. hab nur geträumt, doch von Freiheit nur zu träumen ist wie laufen gegen Wände. Es ist, als fängst du Zeit. Es ist, als fängst du Zeit mit Händen. Dir diese Welt auf den Kopf gestellt, das Unterste nach oben, doch gekannt hab ich dich nie. Ich hab mich einfach gut belogen, ich habe geträumt von dir, hab nur geträumt von dir, ich habe geträumt von dir. Hab nur geträumt, doch von Freiheit nur zu träumen ist wie laufen gegen Wände. Es ist, als fängst du Zeit. Es ist, als fängst du Zeit. Und von Freiheit nur zu träumen ist wie laufen gegen Wände. Es ist, als fängst du Zeit. Es ist, als fängst du Zeit mit Händen. Niemandsland Kulturgeschichte. Roter Oktober. 100 Jahre Oktoberrevolution in Russland. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры культработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы. Ненависть кучных крутой работников и крестьян помещики и капиталисты старались направить на евреев. 100 Jahre Oktoberrevolution in Russland, 1917 bis 2017. Das sowjetische Kino. Von Till Hein. Anfangs war die rote Filmkunst avantgardistisch und revolutionär. Doch dann mischte sich Stalin ein. Auf den Fleischstücken krabbeln Maden. Dennoch drängt ein zaristischer Offizier die Matrosen auf dem Kriegsschiff im Hafen von Odessa, das Gammelfleisch zu essen. Die Besatzung gerät in Wut und wagt den Aufstand. Der Beginn der Rebellion ist eine der eindringlichsten Szenen in Sergei Eisensteins Stummfilm Panzerkreuzer Potjomkin, der am 21. Dezember 1925 in Moskau uraufgeführt wird. Als die Aufständischen die rote Fahne hissen, bricht das Premierenpublikum in Jubel aus. Der Film handelt von Ereignissen während der ersten russischen Revolution im Jahr 1905. Völlig neu ist Eisensteins eigenwillige, suggestive Bildsprache. 300.000 Menschen sehen den Film allein in den ersten 3 Wochen. Ein Triumph für den Regisseur. Schon bald zeigt auch das Ausland Interesse. Im Dezember 1926 feiert Panzerkreuzer Potjomkin Premiere in New York. Auch in Deutschland kommt Eisensteins Werk in die Kinos. Es ergibt etwas Großes, wenn Künstler Heilige sind, schreibt der einflussreiche Kritiker Alfred Kerr über das propagandistische Werk. 1958 auf der Weltausstellung in Brüssel wird ein internationales Expertengremium Panzerkreuzer Potjomkin zum besten Film aller Zeiten küren. Eisenstein und seine avantgardistischen Mitstreiter, allesamt überzeugte Kommunisten, können in den 20er Jahren noch nicht ahnen, dass das Regime in Moskau schon bald jede kreative Energie ersticken wird. Noch stehen die Dinge gut für das sowjetische Kino. 1921 hat Wladimir Lenin entschieden, wieder etwas mehr ökonomischen Wettbewerb zuzulassen. In der Folge erlebt auch das Filmschaffen einen Aufschwung. Lenin macht aber auch deutlich, dass sowjetische Filme mehr als Unterhaltung bieten sollen. Von allen Künsten ist die Filmkunst für uns die wichtigste, belehrt er im Februar 1922 einen Kulturfunktionär. Das Regime ruft die Regisseure zum Wettstreit zwischen den künstlerischen Formrichtungen im Rahmen der kommunistischen Idee auf. Besonders Sergei Eisenstein, ein ehemaliger Militärtechniker der Roten Armee, läuft zu Hochform auf. Als er mit den Dreharbeiten zu Panzerkreuzer Potjomkin beginnt, ist er 27 Jahre alt. Er will die Seele des Zuschauers umpflügen. Das faulige Fleisch zeigt er genauso naturalistisch wie eine Mutter auf der Freitreppe von Odessa, die, ihr Kind an sich gepresst, im Kugelhagel der zaristischen Truppen stirbt. Sein zentrales Stilmittel ist die Montage. Staccato-artig schneidet er Kontraste hart aneinander. Durch den Zusammenprall der Bilder, wie er sagt, will er das Publikum aufrütteln. Eisensteins wohl bedeutendster Zeitgenosse unter den frühen sowjetischen Filmemachern, Vsevolod Pudovkin, wird besonders für überraschende Kameraperspektiven bekannt. So erscheinen die Protagonisten in seinen Filmen mitunter riesengroß und hyperbolisch verzerrt. In anderen Einstellungen presst der Regisseur sie durch den Blick von oben scheinbar in den Boden. Internationale Berühmtheit erlangt Pudovkin 1926 mit der Tragödie »Die Mutter« nach dem Roman von Maxim Gorki, in der sich die verhärmte Frau eines Schmieds zu einer mutigen Kommunistin entwickelt und für ihre Ideale in den Tod geht. Das Jahr 1928 aber bringt einen schweren Einschnitt für Filmemacher und Kinoliebhaber. Josef Stalin, der neue Machthaber im Sowjetstaat, setzt auf Kommandowirtschaft und verfügt einen ersten Fünfjahresplan, auch für die Kinobranche. Den Diktator ärgert es, dass das Volk für Hollywood-Filme schwärmt, während heimische Propagandastreifen vor leeren Rängen laufen. Stalins Forderung lautet: Jeder sowjetische Film muss das Publikum ideologisch erziehen und ein Kassenschlager werden. Dabei schweben ihm Filme vor, die eine simple, politisch korrekte Geschichte möglichst konventionell erzählen. Den Arbeiten von Starregisseuren wie Eisenstein und Pudovkin unterstellt er dagegen Formalismus, geschmäcklerische, eitle Spielereien. Stalin wird Pudovkin 1933 gar für 5 Jahre Drehverbot erteilen. Eisenstein geht für längere Zeit ins Ausland und laviert sich durch. Filme sollen das Leben so darstellen, wie es idealerweise zu sein hat, nach Ansicht der Partei. Sozialistischer Realismus wird die neue Stilrichtung genannt, genau wie in Literatur und bildender Kunst. Ausländische Filme dürfen ab 1933 nicht mehr gezeigt werden. Im Dezember 1930 ruft Stalin die Behörde Sojuskino ins Leben, die Planung, Produktion und Verleih aller Filme von Moskau aus zentral steuern soll. Zu ihrem Leiter ernennt er den Parteifunktionär Boris Schumjatski, der über keinerlei fachliches Vorwissen verfügt. Filmemacher verachten Schumjatski. Er gilt als unintellektuell und in künstlerischen Fragen wenig sensibel. Doch er ist begeisterungsfähig und umtriebig. Um den Bau von Fabriken zur Herstellung von Rohfilm kümmert er sich ebenso wie um die technische Ausstattung der Studios. So beschäftigt ist der Funktionär, dass er die ideologische Überwachung von Filmprojekten, die auch zu seinen Aufgaben gehört, vernachlässigt. Immer wieder interveniert jedoch Stalin persönlich und lässt bereits fertige Filme verbieten. Bei Komödien bewegen sich die Regisseure auf ganz dünnem Eis. Schon der leiseste Spott über Auswüchse des Systems kann gefährlich sein. Niemals dürfen hochrangige Parteifunktionäre veralbert werden. Zu lachen hat das Publikum, wenn überhaupt, nur über niedrige Chargen wie Buchhalter von Kolchosen. Großen Erfolg erlangt 1934 die Komödie »Lustige Burschen«, Regie Grigori Alexandrov. Ein Musical um einen Kolchose-Viehhirten, der die Stars der internationalen Musikszene in einem Gesangswettbewerb besiegt. Gedreht wurde es im abchasischen Gagra am Schwarzen Meer, einem beliebten sowjetischen Badeort. Parteifunktionäre wollten den Film, der ihnen zu unpolitisch erschien, verbieten lassen. Schumjatzki aber setzte die Freigabe durch und bewies Gespür für Stalins Geschmack. »Ich fühle mich, als wäre ich einen Monat im Urlaub gewesen«, schwärmt der Diktator, der sich selbst gern in Abchasien erholt, nach der Vorführung. »Lustige Burschen« wird zu einem seiner Lieblingsfilme. In der Folge entstehen viele Nachahmungen, die ein verkitschtes Bild des Alltags zeichnen, mit singenden Viehhirten, glücklichen Traktorfahrern und dem Diktator als väterlichem Freund. Auch ein ernster Film aus den 30er Jahren schlägt hohe Wellen. Als Tschapajew, Regie führen Sergei und Gregori Wassiljew, 1934 in die Kinos kommt, überzeugt die Stilform sozialistischer Realismus erstmals weite Teile der Bevölkerung. Im Zentrum der Handlung steht der heißblütige Partisan Wassili Tschapajew, der sich im Bürgerkrieg zu einem Kommandeur der Roten Armee entwickelt. Doch prestigeträchtige Großprojekte wie Tschapajew, die Stalin von den Filmschaffenden einfordert, fressen Zeit und Geld und insgesamt schrumpft die Branche angesichts industrieller Prioritäten. Während Ende der 20er Jahre noch jährlich mehr als 100 neue Produktionen in die Kinos kamen, so sind es 1933 gerade mal 45. Aus Mangel an Nachschub werden wieder US-Produktionen gezeigt. Das Jahr 1935 markiert einen letzten Höhepunkt in der Geschichte des sowjetischen Kinos. Schumjatzki lädt die internationale Filmbranche zu einem Festival nach Moskau ein und die Sowjetunion gewinnt mit Tschapajew den Wettbewerb. Das Kino in den Händen der Sowjetmacht stellt eine ungeheure Macht dar, triumphiert Stalin. Filmschaffende und Kulturfunktionäre werden mit Staatsorden geehrt. Und Schumjatzki erhält die Erlaubnis, für einen Monat in den Westen zu reisen. Nach Hollywood. Als er zurückkehrt, ist er voller Enthusiasmus. Er peppt die Kinowerbung auf, lässt Slogans wie »Das ganze Land sieht Tschapajew« plakatieren. 100 internationale Filmemacher will er zum zweiten sowjetischen Kinofestival nach Leningrad locken. Und er lässt immer prachtvollere Kinopaläste bauen, an deren Frontseite im Stil eines Heiligenbildes meist Stalin prangt. 1936 wird im Gorki-Park in Moskau ein Filmtempel eröffnet, der 20.000 Zuschauer fasst, beinahe so viele wie alle bisherigen Kinos der Hauptstadt zusammen. Schumjatzkis wohl ehrgeizigster Plan ist, eine sowjetische Kinostadt nach dem Vorbild Hollywoods. 200 Filme pro Jahr will er dort produzieren lassen, mittelfristig sogar 700. Zu einer Zeit, als in der ganzen Sowjetunion jährlich keine 40 Spielfilme mehr entstehen. Doch von 1936 an fällt Schumjatzki in Ungnade. 1938 wird er verhaftet, zum Tode verurteilt und erschossen. Die Partei rehabilitiert ihn posthum während der Khrushchev-Ära. Stalin will kein Hollywood, sondern harte Propaganda. 1938 erhält der frühere Avantgardist Eisenstein einen Großauftrag. Mit Staatsgeldern soll er einen antideutschen Propagandafilm über den russischen Fürsten Alexander Newski drehen. Der Nationalheld hat im Mittelalter die Ausbreitung der Deutschordensritter nach Russland abgewehrt. Als Eisenstein, dessen Alexander Newski 1938 bei der Zensur glatt durchgeht, zwei Jahre später vom Staat einen weiteren Auftrag erhält, bestimmt bereits ein Geheimdienstoffizier über das sowjetische Kino. Wieder geht es um ein nationales Epos, das Leben des von Stalin bewunderten Zaren Iwan IV., der Schreckliche, im 16. Jahrhundert. Für den ersten Teil des Films, eine Lobhudelei auf Zar Iwan, wird Eisenstein mit dem Stalinpreis ausgezeichnet. Doch Mitte der 40er Jahre lodert noch einmal das rebellische Feuer aus der Anfangszeit des Regisseurs auf. Im zweiten Teil von Iwan der Schreckliche zeigt er in eindringlichen Bildern die Terrorherrschaft des Zaren. Stalin lädt Eisenstein im Februar 1947 zum Gespräch und kritisiert, dessen Zar Iwan sei unentschieden Hamlet-ähnlich. Doch die Weisheit Iwans, so Stalin, habe in dessen nationalem Standpunkt bestanden. Man dürfe zeigen, dass Iwan grausam war, aber man muss zeigen, warum es notwendig war, grausam zu sein, sagt Stalin. Eisenstein geschah nichts. Der zweite Teil des Films über den Zaren Iwan aber kam erst nach Stalins Tod in die Kinos. Der Anfang der roten Filmkunst. Ich verlas einen Artikel von Herrn Till Hein über das sowjetische Kino, erschienen im Spiegel Sonderheft Geschichte Russland 2017. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2017. Ленарецький und Чайковский, Сапельников, Димитрев, Черепник, Риановский, Кутовский, Атипучев, Миниуску, Акименту, Зуловьев, Прокопьев, Тьёпки, Горечеку, Тиглинка, Виклабов, Ниянский, Ревиков, Вилинский, Тиметна, Балакирев, Тулотарев und Кучинский, und Соколов und Копилов, Тюкельский und Кленовский, und Шостакович, Бородин, Клиеро, Новаковский, und Лиядов und Гарангов, Маркиевич, Панченко, und Даугумицкий, Чебышев, Хаявин, Василенко, Штравицкий, Римский, Козаков, Музовский und Крачанинов, Галатунов und Цезак, Микалиников, Рахманинов, Штравицкий und Крачанинов, Хомчинский und Рахманинов. Jetzt höre ich aber auf und auf, ich kriege neuen Sauerstoff! Strawinski, Kaczaninov, Rodzinski, Rachmaninov! Jetzt höre ich aber auf und auf, ich kriege neuen Sauerstoff! Wunderschönes Lied von Frau Ute Lemper. Ein Song von Kurt Weill. Tschaikowski. Ein sympathisches, gut gemeintes, lustiges Spottlied über die Russen. Bleiben wir beim sowjetischen Kino. Bei Filmedition Surkamp ist eine DVD erschienen, die heißt Der neue Mensch, Aufbruch und Alltag im revolutionären Russland. Eine sozialistische Massenkultur ist möglich. Im ersten Jahrzehnt nach der Oktoberrevolution arbeiteten die progressivsten Künstler ihrer Zeit Hand in Hand mit der Sowjetmacht am Aufbau einer neuen Gesellschaft. Sergei Eisenstein und Siga Vertov zum Beispiel schufen Monumente des Avantgarde-Films. Zwischen 1924, als die sowjetische Filmindustrie ihre Arbeit aufnahm, und 1932, als sie von fortschrittlichen Künstlern gesäubert wurde, blühte aber auch jenes Kino, das nah am Alltag der im Umbruch befindlichen Gesellschaft das Ringen um den neuen Menschen begleitete, jenseits von Agitprop und zum Teil mit avancierten filmischen Mitteln. Dass die Revolution auch das Private erfasste, wird in Bett und Sofa von Viktor Schklowski und Abraham Rohm deutlich. Am eindringlichsten aber wird der Kontrast zwischen der neuen und der Zarenzeit in Der Mann, der das Gedächtnis verlor, von Friedrich Ermler in Szene gesetzt. Der Protagonist bemerkt erst 1928, was sich zugetragen hat. Ein bisschen wie in dem Film Goodbye Lenin. Er wacht auf und die Sowjetunion ist da. Er wacht auf und der Sozialismus ist da. Die Mutter wacht auf und der Sozialismus ist weg. Als er vor dem inzwischen abgesetzten Fabrikdirektor buckelt, heißt es: Nicht doch, wir sind jetzt alle gleich. Der neue Mensch trinkt nicht. Abschreckend wird in das Leben in der Hand der Absturz eines Alkoholikers vorgeführt. Der Weg ins Leben, der erste sowjetische Tonfilm, erzählt von einer Kommune für Straßenkinder, differenziert und keineswegs als eindimensionale Erfolgsgeschichte. Der neue Mensch, Aufbruch und Alltag im revolutionären Russland, ist eine Anthologie von Rainer Rother und Alexander Schwarz, die auch Zeichentrickfilme umfasst, und sie ist nicht nur für filmhistorisch Interessierte reizvoll. Wie gesagt, erschienen in der Filmedition Surkamp. Im Niemandsland ist alles anders.

Es ging nämlich noch um eine Kleinigkeit, die er vergessen hatte, zu tun. Er musste seinen Nobelpreis abholen, beziehungsweise die Nobelpreismedaille. Machte also immer, was er wollte. Vielleicht muss diese Eigenwilligkeit als Erklärung reichen, warum er mit seinem neuen Dreifachalbum Triplicate weiter an seiner Version des Great American Songbooks arbeitet, obwohl er sich damit eigentlich schon mit seiner letzten Platte Fallen Angel in eine künstlerische Sackgasse begeben hatte. Aber nun, noch einmal 30 Lieder. Wieder sind sie mit brüchiger Stimme hingebrummelt, wieder mit perfekter Steel-Gitarrenbegleitung eingespielt, die so sanft schmeichelt wie die Musik im Fahrstuhl eines Spielcasinos. Dylan singt Klassiker wie Stormy Weather, As Time Goes By, These Foolish Things oder You Go To My Head. Verteilt auf 3 CDs, die er Till The Sun Goes Down, Devil Dolls und Coming Home Late genannt hat. Ein wenig erinnert das an die Radiosendung, die er vor einigen Jahren gemacht hatte, das sogenannte Theme Radio, als er nach Themen geordnet in 100 Ausgaben seine Lieblingslieder spielte. In der Radioshow war er der alte Mann, der den Klängen seiner Jugend nachspürte. Jetzt ist Dylan der alte Künstler geworden, dem nichts mehr einfällt. Und zum Schluss unsere Filmkritik im heutigen Niemandsland. Der Film heißt I Am Not Your Negro. Es handelt sich hier um einen Dokumentarfilm von Raoul Peck. If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. Der Film beleuchtet die Situation von People of Color, das heißt der Schwarzen, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das unvollendete Manuskript Remember This House von James Baldwin, gesprochen vom Schauspieler Samuel L. Jackson, ist die Grundlage für Pecks filmische Collage aus Ausschnitten der Medienberichterstattung, vor allem der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der er dem Rassismus der amerikanischen Gesellschaft nachspürt. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. Der Film hatte seine Premiere auf dem Internationalen Filmfestival Toronto und erhielt eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Der Kinostart war bereits am 3. Februar 2017 in Deutschland. Der Film kommt aber jetzt hier in Spanien in die Kinos. Most of the white Americans I've ever encountered, sure they have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really a kind of apathy and ignorance. Ein paar Worte zur Handlung. I Am Not Your Negro ist die Biografie des Autors James Baldwin, welcher seine Geschichte anhand der Geschichte drei seiner Freunde aus der Zeit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung erzählt. Bei den Freunden handelt es sich um den 1963 ermordeten Menschenrechtsanwalt Medgar Evers, den 1965 ermordeten Menschenrechtsaktivist Malcolm X und den 1968 ermordeten Pfarrer Martin Luther King. I was free only in battle, never free to rest. We need to take action, any kind of action, by any means necessary. Die Zeit dieser Leben und Tode liegt, öffentlich gesehen, zwischen 1955, als wir erstmals von Martin hörten, und 1968, als er ermordet wurde, schrieb Baldwin in dem 1979 begonnenen Manuskript I'm Not Your Negro. Ausgangspunkt des Regisseurs Raoul Peck für seinen Film ist dabei ein 30-seitiger Textentwurf von Baldwin aus dem unvollendeten Roman Remember This House für eine Geschichte der Schwarzen. Die Grundlage dazu sind Baldwins Texte und seine Gedanken über das weiße und schwarze Amerika. Peck verwendet dazu eine Collage aus Briefen, die Baldwin an seinen Agenten Jay Acton schreibt. Texte, die aus dem Werk Baldwins von Samuel L. Jackson zitiert werden, und einer Fülle biografischer Fotos und Videoexzerpten von Baldwin. Thematisch handelt der Film von Kapitel 2 der sogenannten Befreiung der Schwarzen, in dem die Nachkommen der Sklaven um ihre Bürgerrechte kämpften. They needed us to speak to Cotton, and now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're gonna kill us all off. In einem zeitlichen Bogen von 1890 bis 2014 werden dabei Szenen weißer Gewalt gegenüber Farbigen jeder Couleur, welche die Historie Amerikas in Abschnitte einteilen, gezeigt. Dabei handelt es sich um das Massaker von Wounded Knee 1890, die Gewalt der Polizei unter Eugene Bull Connor in Birmingham 1963, der Watts-Aufruhr in Los Angeles des Jahres 1965 und der Todesfall Michael Brown in Ferguson 2014. Peck fängt sie mit Archivbildern und bewegten Aufnahmen ein. Von den Freiheitsmärschen in den Südstaaten, den gewaltsamen Ausschreitungen zwischen weißen Mobs und schwarzen Demonstranten überall in Amerika und Polizeigewalt in den 60er Jahren in Birmingham, heute in Ferguson, Chicago, Detroit. Es sind fast dieselben Bilder, niedergeknüppelte Afroamerikaner, brennende Häuser, im Geschrei verzerrte Gesichter. There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I can't be a pessimist, because I'm alive. Die Reise in die Vergangenheit wird zur Konfrontation mit der Gegenwart. Dabei wird gezeigt, wie James Baldwin durch die USA fährt und jene Orte bereist, an denen die entscheidenden Konflikte im Kampf um schwarze Bürgerrechte stattfanden. Es geht nicht darum, was mit dem schwarzen Mann passiert. Die eigentliche Frage ist, was passiert mit diesem Land, sagte Baldwin 1968. The question you got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, is why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger, I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you got to find out why. And the future of the country depends on that. You are listening to Niemand's Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Und das war's für heute. Ich sage tschüss, adeo, adios, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Samstag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, 2 Stunden uns zuzuhören. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und ein wunderschönes Osterfest. Agur! Wer uns im Internet hören möchte, wir sind zu finden unter www.niemandsland.contrabanda.org oder auf unserem Blog unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss! Wenn du nur einfach mit mir lebst, meine Fehler übersiehst, mir ab und an mal was erzählst und nicht alles an mir mitliebst, dann nehme ich dich in die Pflicht, lass dich immer wieder los. Leih dir mein Herz, leih dir mein Ohr und schenk dir meinen Trost. Ich wär so gern dein Zufluchtsort, die Mitte von deinem Schiff, dein tadelloses Himmelblau und alles, was du vermisst. Verpasst deinem Traum den letzten Schliff, versprechen kann ich nichts. Erfüll dir jeden zweiten Wunsch und lass dich, wie du bist. Du bist die, die mich atmet, die mich fliegt, die mich rührt und die mich stellt. Du bist die, die mich findet, mich verliebt. Wenn du's bist, bist du alles, das was zählt. Und wenn die Sehnsucht dich verlässt und es wird flach in deinem Bauch, geht die Hoffnung auch zuletzt und die Gefühle sind genau. Dann gib mir ein kurzes Signal, sag, es ist vorbei, dann halte ich dich ein letztes Mal und geb dich wieder frei. wenn du's willst, bist du alles, was es zählt. Und wenn wir treu sind, nur uns selbst, und wenn wir streiten, nur nicht, und wenn der Wind nicht richtig trifft, verlasse ich mich fest auf dich. Ich will, dass du mein Sehnen stillst, dass du mit mir alle Stricken schwebst. Was auch der Morgen für uns will, es wird erstmal mit uns angestellt. Du bist die, die mich spiegelt, die mich liest, die mich fühlt und die mich hält. Du bist die, die mich erdet, die mich zieht. Wenn du's willst, bist du alles, das was zählt. Wenn du es willst, bist du es, weil es passt.